immer den gleichen Stein, den immer gleichen Berg hinaufwälzen. Das Gewicht des Steins zunehmend, die Arbeitskraft abnehmend mit der Steigung. Patt vor dem Gipfel. Wettlauf mit dem Stein, der vielmals schneller den Berg hinabrollt, als der Arbeitende ihn den Berg hinaufgewälzt hat. Das Gewicht des Steins relativ zunehmend, die Arbeitskraft relativ abnehmend mit der Steigung. Das Gewicht des Steins absolut abnehmend mit jeder Bergaufbewegung, schneller mit jeder Bergabbewegung. Die Arbeitskraft absolut zunehmend mit jedem Arbeitsgang. Den Stein bergauf wälzen, vor, neben, hinter dem Stein her, bergab laufen. Hoffnung und Enttäuschung. Rundung des Steins. Gegenseitige Abnutzung von Mann, Stein, Berg. Bis zu dem geträumten Höhepunkt. Entlassung des Steins vom erreichten Gipfel in den jenseitigen Abgrund. Oder bis zum gefürchteten Endpunkt der Kraft vor dem nicht mehr erreichbaren Gipfel. Oder bis zu dem denkbaren Nullpunkt. Niemand bewegt auf einer Fläche nichts. Stein, Schere, Papier. Stein schleift Schere. Schere schneidet Papier. Papier schlägt Stein.